1 Live Talk Radio 0800 220 50 50. Domian im WDR Fernsehen und in 1 Live. 0800 220 50 50. So, liebe Leute, heute sind wir ganz pünktlich. Willkommen bei Domian, willkommen beim 1 Live Talk Radio. Schön, dass ihr da seid. Wir haben eine Freithemennacht heute. Ihr könnt anrufen zu jedem Thema, das euch interessiert. Und ich würde sehr gerne unter anderem mit euch sprechen über die Gewalttat heute bzw. gestern in Ansbach. Wie seht ihr diese Ereignisse? Habt ihr zunehmend Angst, in die Schule zu gehen bzw. eure Kinder in die Schule zu schicken? Telefonnummer, wie immer kostenfrei, hier bei uns für euch 0800 220 50 50 oder mailt uns domian@wdr.de. So, und es geht gleich los mit einem Mann namens Wojtek. Der ist 51, guten Morgen. Guten Morgen, Domian. Guten Morgen, Wojtek. Was ist dein Thema? Mein Thema, ich habe gestern also ganz am Ende deine Sendung gesehen. Also ich grüße dich erstmal, ne? Ja, hallo. Herzlich willkommen. Und da war schon zu spät. Da habe ich Verbindung bekommen, aber leider war es zu spät, dass du dich mit einem Taucher unterhalten. Ja, genau, das war mein letzter Anruf gestern. Ganz genau. Zum Thema Wasser. Ja, Wasser. Und genau. Und vor, ich weiß nicht, momentan 3 oder 4 Jahre habe ich Unfall gehabt mit meiner Frau zusammen. Mhm. In Sharm el-Sheikh in Ägypten. Mhm. Also wir fliegen fast jedes Jahr also nach Ägypten tauchen. Ja. Ist so ein super Gebiet, also zu tauchen, also traumhaft. Hört man immer wieder. Hat sich leider verschlechtert. Erzähl mal, was passiert ist? Die haben uns vergessen, nach dem Tauchgang haben sie uns vergessen. So wie in Open Water, kennst du bestimmt diese amerikanische Film. Ja. Wie? Die sind mit euch raus aufs Meer gefahren? Ja, ganz genau. Wie viele Stunden seid ihr gefahren? Ja, so schätze ich mal 2,5. 2,5 Stunden aufs offene Meer raus? Offene Meer, das war kein, also Tauchgang, kein Rifftauchgang oder sowas, nur offenes Meer. Die schmeißen also Taucher, die springen runter. Ja, wie viele Leute wart ihr? Tja, das ist ihr Problem, das war ganze Menge. Viel zu viel auf Boot. Also das hat mir sofort am Anfang nicht gefallen. Okay, wie viel wart ihr denn? Oh, schätze ich mal 35. 35 Taucher? Ja, ja. Ja, also ägyptische Männer haben euch dahin gefahren, auf dem Schiff, ja, auf dem Bötchen. Genau, leider. Ne, weil normalerweise, wir tauchen immer unter deutsche Besatzung, deutsche Tauchebasis und so weiter. Aber das war kein Platz und alles ausgebucht. Und okay, denken wir. Okay, ja, Moment. Jetzt lass uns mal bei der Sache bleiben. Ja. Aus dem Film kenne ich das, dass es so ist, dass die Taucher runtergehen, dass die irgendwann hochkommen und das Boot ist weg. Ja. Und so war es bei euch auch. Ja, ganz genau. Das heißt, ihr wart auf hoher See draußen, 35 Leute. Ja. Und das Boot war weg. Ja, das war weg. Das ist ja krass. Ja, wir haben noch ein paar hundert Meter oder so gesehen schon. Da war unser Boot, Achso, ihr konntet das in der Ferne noch sehen, wie es wegfuhr. Ja, ganz genau. Warum sind die... Ja, sie haben nicht kontrolliert, ob die alle auf Boot sind. Waren denn einige auf dem Boot? Da waren alle auf Boot, meine ich. Ne? Und nein, ich meine von den Tauchern. War denn überhaupt einer auf das Boot zurückgekommen? Nein, alle Taucher waren unten. Nein, die waren schon alle so oben, auf Boot. Verstehe ich jetzt nicht. Wir sind später, die sammeln später, weil der am Riff, wenn der Boot am Riff steht, kommen die Taucher und versammeln sich und so weiter. Aber das war so komischer Tauchgang, die schmeißen Taucher, einfach machen die Runde und dann nach dem Tauchgang sammeln die alle, weil das keine Riff, okay, die kann also nicht wir, anken. Okay, wir fassen zusammen. Es waren 35 Leute, die tauchen wollten. Ja. Lass mich mal erklären, sonst kommen wir durcheinander. Ihr seid zu 35 Leuten mit einem Bötchen rausgefahren. 2,5 Stunden weit raus ganz aufs genau. Meer. Dann seid ihr 35 Menschen ins Wasser gegangen. Ganz genau. Ja, okay, ich mit meiner Frau alleine. Ach, du mit deiner Frau alleine? Ja, ganz genau. Ach so. Wir tauchen also in Gruppen, je nachdem, welche Erfahrung und ja, wie taugen wir, darfst du also... Okay, du bist alleine mit deiner Frau ins Wasser gegangen. Mit meiner Frau, ja, haben wir taugen gemacht. So, und dann seid ihr wieder hochgekommen, dann waren die weg. Ganz genau. Ah, jetzt haben wir's. Ja. Da saßen die anderen 35 noch da drauf und die sind aber auch abgehauen. Ja, ja, ganz genau. Warum ist derjenige, der das Boot gefahren hat, weitergefahren, weggefahren? Ja, die haben nicht kontrolliert einfach. Die haben nicht gezählt. Die haben nicht gezählt, ganz genau. So, jetzt seid ihr, jetzt seid... Unsere, also andere Taugänge, also das sind Deutsche, also... Ich verstehe. So, jetzt aber... Die kontrollieren alles und da gucken die, ob sie unten sich da umziehen und so weiter kommt. Verstehe. Sagt, wie heißen Sie? So und so. So. Okay, wo ist sie denn? Unten. So. Okay. Okay, okay, okay. Ja, ja, okay. Und ja, das ist korrekt. Ne? Ja, so, jetzt stelle ich mir vor, ihr beide auf hoher See alleine und ihr seid ganz alleine. Da gerät man doch in eine wahnsinnige Panik. Panik, ja, erstmal so, aber mir ist warmes Wasser, 28, 29 Grad. Es kann nichts passieren. Wir haben Jacket, wir haben nochmal um die 50 Bar, haben wir aufgepumpt, die Jacket und denke mir, warten wir. Wie lange habt ihr gewartet? Ja, so eineinhalb Stunde. Wie viel? Eineinhalb Stunde. Ja, kann ich jetzt nicht schätzen. Ich schätze mal nur so. Wer hat euch denn dann gesehen oder entdeckt? Du glaubst du nicht, aber vorbei ist eine Boot gefahren und die haben nur gewunken. Zufällig? Ja. Zufällig irgendein Boot? Ja, Boot, also mit anderen Tauchern natürlich. Mann, oh Mann. Wir haben Zeichen gemacht, also mit so Halbhand, also da ist ja okay, da zeigst du zwei Hände und so halb, dass wir Probleme haben. Ja, ja. Mensch, nee, aber dann ist es ja nochmal glimpflich ausgegangen, aber das hätte ja auch wirklich ganz schlimm ausgehen können, oder? Ja, natürlich. Aber Mensch, zweieinhalb Stunden raus aufs Meer fahren, das ist doch Wahnsinn. Zweieinhalb nicht, vielleicht aber eineinhalb Stunde, vielleicht. Ne? Naja gut, aber ihr wart weit draußen. Ihr wart ja, sehr weit draußen. Wellen und dann, weißt du, ich habe bei jedem Tauchgang habe ich meine Leuchtenraketen und Signalraketen. Mhm. Und dieses Mal, wie verhext, habe ich sie nicht gehabt. Wie es dann so ist. Meine Frau hat, also mein Freund hat uns zum Flughafen gebracht. Mhm. Und sagte, weißt du was, schon wieder die gleiche Theater mit deinen Raketen und so weiter, nehme ich dann nach Hause, da brauchst du doch nicht. Also, das war schon ein nicht sehr schönes Erlebnis, aber du bist weiter ein Tauchfan und ihr taucht weiter. Meine Frau nicht so. Nicht so. Seitdem? Ja, seitdem. Ah, ja. Kann ich aber auch verstehen. Kann ich auch verstehen. Da ja, kann man nee, ja schon in Todesangst kommen. Ist schlechtes Erlebnis, ne? Aber ja, ja, genau. Wir haben aus dieser Erfahrung, also ich werde in solche Tauchschule nie mehr wieder tauchen. Verstehe. Ich frage immer jetzt jedes Mal, wie viele Leute kommen aufs Boot und wie viel und so weiter. Das muss man ganz klar sagen. Wenn das überfüllt ist und so weiter. Ja. Wojtek, ich bin froh, dass alles gut ausgegangen ist mit euch beiden. Ja. Dass ihr heil wieder ans Ufer gekommen seid. Und danke für deinen Anruf und dass du uns die Geschichte zum Thema Wasser noch erzählt hast, zu unserer gestrigen Themensendung. Ja. Alles Gute. Ich freue mich auch natürlich für dein Gespräch und so weiter und ich wünsche dir alles Gute. Dankeschön, das wünsche ich dir auch von Herzen. Deine Sendung, also klasse. Und Dankeschön. Tschüss, Wojtek. Ciao. Ciao. 0800 220 50 50. Unsere Telefonnummer, kostenfrei für euch. Oder ihr mailt uns domian@wdr.de. Weiter geht's mit Natascha. Natascha ist 41. Guten Morgen. Ja, guten Morgen, Domian. Guten Morgen, Natascha. Was ist dein Thema? Ja, mein Thema ist, dass mein Mann am 17. April 2009 verstorben ist. Wir waren, wären jetzt im Dezember 20 Jahre verheiratet gewesen. Wann? Er ist in diesem Jahr verstorben? In diesem Jahr, ja. Am 17. September? Am 17. April. 17. April? Ja. Habe ich gar nicht richtig verstanden. Ihr werdet wie viele Jahre verheiratet? 20 Jahre, werden wir jetzt im Dezember. Ja. Am 8. Dezember wären wir 20 Jahre verheiratet gewesen. Ja. Und 22 Jahre haben wir uns gekannt. Ist er plötzlich verstorben? Ja, ja, gut, ich muss dazu sagen, er hatte Vorerkrankungen, er hatte auch vor 2 Jahren einen Schlaganfall, war also auch halbseitig gelähmt, aber hat sich eigentlich ganz gut auch wieder gefangen, auch was Sprache und Motorik, und das klappte eigentlich alles wieder ganz gut. Hatte extra noch ein neues Auto, was entsprechend eingerichtet war, sodass er also auch wieder Auto fahren konnte und. Und an diesem Freitagmorgen habe ich ihn dann um 5:45 mehr oder weniger nur noch röchelnd in der Küche gefunden. Ach, er ist zu Hause gestorben? Ja, ja. Und dann auch letztendlich sehr plötzlich oder unerwartet. Ja, unerwartet, weil eigentlich von seinen Werten, er war ständig in ärztlicher Betreuung, weil er auch Diabetiker war und da war eigentlich auch nichts von den Einstellungen her. Er hat ja regelmäßig auch immer auch Fachärzte gehabt, die geguckt haben, da war nie irgendein Problem. Das einzige Problem, was jetzt anstand, wo er sich auch Gedanken drum gemacht hat, dass er Dialyse kriegen sollte, aber da habe ich dann auch gesagt, ja Gott, dann besser doch Dialyse, als wenn dann komplettes Nierenversagen. Mit der Dialyse kann man sehr gut weiterleben. Ja, das ist ja kein Problem. Du hast ihn gefunden. Um wie viel Uhr? Ja, kurz, also wie gesagt, er ist morgens, glaube ich, es war kurz nach 5:30, hat er mir gesagt, ich kann nicht mehr schlafen, ich stehe auf. Aber das hat er häufiger schon mal gehabt, weil er eigentlich im Berufsleben auch immer sehr eingespannt war und seit kurzem dann also Vollrente mehr oder weniger durch hatte. Davor hat er nur mehr oder weniger halbtags gearbeitet. Und dann auf einmal von 100 auf 0, sage ich jetzt mal, gar nicht mehr. Okay, er ist dann aufgestanden? Ist aufgestanden, ist in die Küche gegangen, das hat er aber häufiger mal gemacht, hat eine Stunde Zeitung gelesen und kam dann irgendwann wieder ins Bett. Und irgendwie war ich, weiß nicht, irgendwie war ich unruhig, ich habe dann auch so komische Geräusche gehört, dann habe ich gedacht, geh mal besser gucken aus dem Bett raus und da hing er dann schon am Küchentisch. Ne? War er da schon verstorben? Ja, er hat noch, ich habe ihn noch atmen gehört und habe noch gerüttelt und alles Mögliche versucht, nur so ein, mein Mann war nicht gerade leicht und als Frau alleine dann direkt den Notarzt informiert. Die brauchen dann natürlich nach gefühltem immer länger, als man vielleicht das meint. Ist er dann noch ins Krankenhaus gekommen? Nein, nicht mehr. Die haben noch 30 Minuten versucht, ihn wieder zu beleben und... Das ist jetzt auch ein Bild, was du immer vor Augen hast in deiner Küche. Ich habe jede Nacht im Kopf. Im April passiert. Jetzt haben wir bald Oktober, noch September. Wie ist dieser Sommer jetzt für dich gewesen? Ja gut, ich muss dazu sagen, ich bin beruflich sehr stark eingespannt. Was machst du? Ich bin als Journalist tätig und bin sehr viel unterwegs. Das fehlt mir dann auch immer, weil normalerweise immer, wenn ich unterwegs war, fehlt mir halt immer so abends die Ansprache. Ich habe immer angerufen, wenn ich irgendwo, ich arbeite im Motorsport, muss ich dazu sagen. Ach so, ich bin dann an Rennstrecken meistens und jedes Mal, wenn ich also angekommen bin oder wenn mein Tag zu Ende war oder mittags, haben wir immer mal zwischendrin telefoniert. Ja. Ja, was ist zu Hause, wie geht's dir? Ihr habt keine Kinder? Nein. Nein. Nein. Aber auch ganz bewusst darauf verzichtet, weil ich durch meinen Vater auch belastet bin mit Diabetes. Deswegen haben wir dann einfach, weil die Chance dann groß gewesen wäre, dass das dann auch war. Wie alt die Medizin war damals noch nicht so weit. Ja. Wie alt ist dein Partner geworden? Mein Partner ist 51 geworden. Er wäre im November 52 geworden. Du bist 41, ne? Ich bin noch 41 nicht mehr lange. Also hast du diesen Sommer durch viele Aktivitäten versucht abzulenken, aber es kommt immer wieder. Also man kann sich nicht da ganz von freisprechen. Es kommt halt immer irgendwie. Irgendwie bleibt es, wenn man dann aus diesem ganzen Trott, aus diesem Stress, aus dieser Beschäftigung am Tag dann raus ist, dann abends kommt das dann, wenn man dann allein im Hotelzimmer hockt, zack. Du wohnst in dieser Wohnung, wohnst du noch? Ja, ja. Ich stelle es mir gerade bedrückend vor, wenn du dann alleine morgens in diese Küche kommst und die Bilder vor Augen hast, die das ja erinnern, was damals passiert ist. Richtig, das ist auch noch so. Das ist auch noch so. Auch dieses morgens aufwachen, dass dann auch ich träume auch jede Nacht irgendwie. Irgendein Blödsinn träume ich von ihm. Irgendwie war es irgendeine Begebenheit, die dann immer wieder kommt. Aber ich würde mal sagen, wir befinden uns da vollkommen im Bereich der Normalität. Ich weiß nicht, gut, vielleicht, jeder sagt mir, das braucht Zeit. Irgendwann geht man seelisch auch vor die Hunde, sage ich jetzt mal. Ich für mich. Verstehe. Frage, wie lange soll das noch dauern? Aber Natascha, dein Mann ist mal ein paar Monate erst tot. Ihr wart fast 20 Jahre verheiratet. Ja, gut, okay. Das ist. Das hakt man doch nicht innerhalb von 4, 5, 6, 8 Wochen ab. Ja, gut, aber irgendwann muss keine Nacht mehr schlafen zu können, wirklich. Das ist auch das Problem, ne? Dass man dann irgendwie nachts dann immer wach ist oder dass ich nicht traut einzuschlafen, diese Stille nachts, ertrage ich dann irgendwo auch nicht. Ja, weil da ist, dann daneben ist nichts mehr. Ich muss dazu sagen, okay, klingt vielleicht banal, aber er hat nachts geschnarcht. Ja, wofür ich dann auch manchmal wach geworden bin und habe gesagt, mein Gott, aber gut, okay, aber das fehlt jetzt. Das sind Banalitäten, die einem nach, wo man sich vielleicht drüber aufgeregt hat, aber wo man im Nachhinein sagt, ja Mensch. Ich sag das jetzt mal so. Ich finde, dass du mit mehr Ruhe an deine Trauer gehen sollst. Ich habe so ein bisschen das Gefühl, dass du denkst, ja, nun muss es aber bald mal vorbei sein. Wenn du so denkst, Ja, weil man auch irgendwie merkt, dass die Kräfte irgendwo auch schwinden. Für mich zum Beispiel, mein Beruf ist ziemlich stressig. Ich hab da wirklich Rennserien hintereinander. Da habe ich manchmal keine Zeit für überhaupt eine Pause oder sonst irgendwie was zu machen. Man ist dann so unter Strom und so in Hektik. Was meinst du, wie viele Menschen über Jahre trauern um ihren geliebten Menschen? Über Jahre. Über viele, viele, viele Jahre. Die Trauer bleibt nie gleich, die verändert sich. Aber die Intensität des Schmerzes ist bei vielen Menschen sehr lange da. Wenn dich das so belastet, dass du denkst, dass du gesundheitlichen wirklich Schaden nimmst, dass du gar nicht mehr kannst, dass du zusammenbrichst, dann würde ich dir eine professionelle Hilfe vorschlagen oder raten. Dass dein Herz weh tut und du traurig bist, finde ich völlig normal. Völlig normal. Und dass du auch am Abend natürlich ihn vermisst, auch sein Schnarchen, worüber du früher vielleicht geschimpft hast und alles, was man mit dem geliebten Menschen verbindet, das ist doch völlig normal. Ich wäre fast erstaunt, will ich dir sagen, Natascha, wenn du mir sagen würdest, ach, ich habe es eigentlich jetzt nach 2 Monaten ganz gut überwunden, da wäre ich misstrauisch, würde ich denken, das kann gar nicht sein. Nein, überwunden habe ich lange nicht. Ich weiß auch, dass das Zeit braucht irgendwo, aber ich mag auch, dass irgendwo meine Kräfte dahin schwinden. Hast du einen Menschen, mit dem du über deine Traurigkeit sprechen kannst? Ich habe eine einzige Freundin, die ist aber ebenfalls so beruflich eingespannt und wir sehen uns einfach auch, weil die in Hamburg wohnt. Gut, also im Klartext hast du keinen so richtig. Nein, nicht wirklich. Und auch die Freunde, die sich als solche bezeichnet haben, die früher mal so unser Kreis waren, die haben sich nach der Krankheit meines Mannes, nachdem er dann so krank war, mehr oder weniger auch zurückgezogen. Das hört man oft. Das macht mich eigentlich so betroffen, weil mein Mann eigentlich immer jemand war, der hat nachts um drei hätte jemand aus dem Bett klingeln können und hätte gesagt, ich stehe mit meinem Auto im Graben, mein Mann hätte sich in das Auto gesetzt und hätte das Auto aus dem Graben geholt. Überhaupt kein Vertun. Bist du ein Typ, könntest du dir vorstellen, in eine Trauer-Selbsthilfegruppe zu gehen? Oh, das habe ich. Ich hab das mal in so eine Selbsthilfegruppe von es gibt ja diese Sozialhilfedienst da. Diese Trauerbetreuung, da war ich mal in einer Gruppe drin. Also das ist nicht so mein Ding. Das ist nicht dein Ding? Also ganz ehrlich nicht. Okay, dann wäre eine einzelne Gesprächsbetreuung für dich besser. Wäre dann natürlich. So, wir werden jetzt mal im Hintergrund ein bisschen gucken, ob wir dir helfen können. Ja. Ich bin sicher, dass wir dir einige Tipps an die Hand geben können. Ja. Also wie gesagt, ich finde es alles normal, dass man so traurig ist. Aber es ist auch nicht schlimm, wenn man sich dann Hilfe sucht, dass man ein wenig besser mit der Trauer umgehen kann. Du wirst jetzt zurückgerufen von Anja, das ist meine Psychologin heute Nacht, und die kann dir das dann alles mal so im Detail erklären. Alles klar. Alles Gute wünsche ich dir, Natascha. Ja, danke dir. Tschüss. Tschüss. Und hier ist Hamed, 32. Hallo Hamed. Grüß dich, Domian. Ja, hi. Um was geht's bei dir? Ja, ich wollte mich zu diesem Amoklauf heute mal äußern, ein bisschen. Ja. Naja, also, was hältst du davon? Ja, ich bin natürlich, wie wir alle, erschüttert, dass das nun schon wieder passiert. Das ist nun schon wieder passiert. Wir haben, Winden ist noch gar nicht lange her, dann ist eine Tat, die nicht direkt damit vergleichbar ist, aber auch eine ausgesprochen brutale Tat in München passiert. Und jetzt haben wir in Ansbach diesen Amoklauf, schon wieder mit vielen Verletzten und mit furchtbarer Angst. Diese Gewalt, also ich denke mal, dass ich weiß, worauf du hinaus willst, dass die Gewaltbereitschaft sowohl in dem Amoklauf wiederzufinden ist, als auch das, was in München passiert ist. Ja, ein Hass, ein zügelloser Hass. Eine Aggression, die wir uns gar nicht vorstellen können, die wir nicht so ticken. Ja, aber das Problem ist, das habe ich auch vorhin, habe ich erklärt, naja, das liegt einfach nur daran, dass es einfach zu weit und zu platt in den Medien gedrückt wird. Dass die Leute einfach, ich bin jetzt kein Ärztefan, aber trotzdem, die Texte, die führen einfach die Sachen mit sich. Die sagen ja, das, was Gewalt, Hass und Sex bedeutet, das wird gefressen von den Leuten. Von der breiten Masse wird das einfach gefressen und das ist einfach so der Fall. Ja gut, aber die Dinge sind ja nun passiert. Ja klar. Du kannst kritisieren, dass es zu sehr ausgiebig behandelt wird in der Presse, aber die Dinge sind nun mal passiert. Klar sind die passiert. Da liegen schwer verletzte Kinder, Jugendliche liegen im Krankenhaus in Bayern. Ja, das das meine ich ja gar nicht, das wollte ich ja auch gar nicht beanstanden, sondern ich beanstande einfach nur, dass die Kids, die schon, sagen wir so, schon eine Art dafür haben, gewaltverherrlichend Gedankengut zu pflegen. Hm. Ich denke mal einfach, dass die einfach von den Medien einfach noch dazu animiert wird. Ach so, meinst du das? Ja, ja, da gibt's, ja, da sind wir auf einer Wellenlänge. Sehe ich auch so. Sehe ich auch so. Aber das ist nur ein Teil des Problems. Ich glaube, dass ein ganz großes Problem einfach darin besteht, dass, dass auch jungen Leuten, aber auch älteren Leuten, Stichwort Zivilcourage, dass es dass es an Werten, an Idealen, an Haltungen mangelt. Boah, unbedingt. Neulich, also gerade da, wo das in Ansbach passiert ist, kam im Radio, da hat sich jemand geäußert, zwar hier aus dem regionalen Bereich hier, da hat sich jemand geäußert, der dazwischen gegangen ist. Ne? Der, man sagt ja, der Beobachter, beziehungsweise derjenige, der irgendeine Tat beobachtet, der soll nicht tätlich angreifen. Das bedeutet, ja gut, das heißt nicht, wenn er ihn da feststellte, dass er ein Messer zuckt oder eine Flasche ins Gesicht oder sonst irgendwas, das ist ja kein tätliches Angreifen. Angreifen ist das Erste, wenn der zum Täter wird. Das bedeutet, wenn er ihn anfängt zu schlagen. Ne? Okay. Oder ja, in dem Sinne, da war jemand da, der sich im Radio dazu geäußert hat und der hat jemanden nicht sich angegriffen, sondern er hat ihn davon abgehalten, dass er jemand anderen böse verletzt. In dem Fall war es halt leider eine Frau. Und derjenige hat ihn davon abgehalten. Ja. Und der Täter, der vermeintliche Täter, der ist dann so böse hingeflogen, dass sich dabei irgendwas gebrochen hat oder sonst irgendwie was. Und der hat dazu eine Anzeige gekriegt. Ach so, der Helfer hat nur eine Anzeige bekommen quasi. Der hat eine Anzeige gekriegt und zwar von der Staatsanwaltschaft. Ja, ja. Und der musste seine Verfahrenskosten alles selber tragen. Und dann hat ihn der Moderator hat ihn gefragt, ich fand das richtig cool zu nehmen. Ich hätte es wahrscheinlich genauso gemacht. Also, man würden Sie das Ganze nochmal machen, sagt man, auf jeden Fall würde ich das machen. Nur auf der anderen Seite hat er gemeint, sagen wir mal so, mir geht's finanziell gut, aber wenn es mir finanziell nicht so gut gehen würde, ich jetzt mir überlegen, da würde ich mich komplett verstehen. Du bist 32 Jahre alt, hast du schon Kinder? Ich habe einen kleinen Sohn, ja. Ja, der kleine Sohn kommt irgendwann in die Schule. Ja. Ich stelle mir vor, dass man als Eltern zurzeit auch also wirklich angespannt ist und auch eine diffuse Angst hat, das könnte vielleicht auch in der Schule meines Kindes passieren. Unbedingt, ich meine, Winnenden ist nicht weit weg von mir. Ja. Ja. Und das ist echt, es ist völlig egal, ob es in einer Großstadt ist oder ob es irgendein Hinterdorf ist. Ja, das ist völlig egal. Ja. Was meinst du denn? Ich meine, das sind ja so große Fragen, wo man wahrscheinlich gar keine kompakte Antwort kriegt. Es werden viele schlaue Sachen zurzeit gerade gesagt, aber ich frage dich trotzdem, wie man zumindest im Kleinen eine Veränderung in der Gesellschaft bewirken könnte. Indem man zum Beispiel, ich hole mal ein bisschen, kleines Kissen, also um eine Ecke weiter hole ich mal aus. Ich komme wieder zurück zu meinem Sündenbock, den Medien. Ich denke mal einfach, in Anführungszeichen, früher war das nicht der Fall. Das war wirklich, also früher sage ich, als ich 16 gewesen bin, 17, 18. Ich unterbreche dich mal eben. Was meinst du mit Medien eigentlich? Die Medien. Was ist Internet? Internet. Und das Fernsehen. Fernsehen, Filme. Die Filme und vor allem die Berichte. Ich meine, mittlerweile werden ja Sachen im Mittagsprogramm rausgebracht. Im Mittagsprogramm kommen Sachen, da sträuben mir, ich habe zwar jetzt einen Glatter, aber da würde ich ja jetzt die Haare sträuben, wenn ich die Haare hätte. Ne? Ja, okay. Aber also brauchen wir gar nicht, gehen wir in den ganzen Fiction-Bereich, das ist ja grauenhaft, was wir da teilweise sehen, ganz zu schweigen von Computerspielen und weiß ich was alles. Also da gebe ich dir recht, dass man in der Richtung sicher was verändern könnte. Nee, da sollten einfach sowas ähnliches wie, mal salopp ausgedrückt, und wie ein Machtwort. Ich meine, dass man wirklich zurück zu basic geht, dass man an den wahren Werten des Menschen spielt und nicht an das. Aber die müssen erstmal vermittelt werden. Die müssen auch so vermittelt werden, dass alle auch sie akzeptieren. Schlussfrage noch an dich. Wir müssen aufhören, weil das permanent irgendwie piepst bei dir im Hintergrund. Das ist ein bisschen nervig. Oh, sorry, das ist mein Akku. Ich Kabel ein bisschen raus. Ja. Du hast den schlimmen Fall in München auch verfolgt. Mhm. Jetzt Hand aufs Herz. Wärst du auch dazwischen gegangen? Ich wäre dazwischen gegangen. Weil ich habe dasselbe mal, gut, das war jetzt nicht in so einem extremen Fall. Da war ich war 14 Jahre alt. Da bin ich auf eine Brücke gelaufen und unten drunter die Brücke hat einen Weg gehabt, also vom Ufer nach oben, also auf der Brücke, wo ich stand. Und da war eine ältere Frau, die ist halt mit ihrem Gehstock versucht hochzukommen. Also ziemlich langsam habe ich von hinten gesehen, dass, ein Obdachloser, sag ich, nenne ich mal so, er sah so aus, hat auch so eine Flasche gehabt und hat noch irgendwas dahergebabbelt, dann ist diese Frau hinterhergelaufen. Und dann bin ich runter, als 14-Jähriger bin ich da runter und habe dieser Frau zwar jetzt nicht, bin einfach an dieser Frau vorbeigelaufen, ohne dass sie was gemerkt hat, dass derjenige jetzt irgendwas von ihr wollte, und habe mich einfach dazwischen gestellt. Und wollte einfach nur sehen, ob er irgendwas von ihr haben wollte oder nicht. Ich glaube, es ist leicht gesagt, jetzt so, wenn man nicht betroffen ist, ja, ich hätte es auch getan. Ich glaube, gut, ich meine, in der Situation, denkt man nicht darüber nach, das ist ein Affekt. Ja, aber ich glaube, es ist sehr schwierig, da eine klare Aussage über sich selbst zu machen. Ja, das ist sehr viel Mut individuell. Ja, genau. Individuell. Also, wir beenden das Gespräch, weil die Leitung wirklich so wackelig ist und du kommst leider nicht so gut rüber. Okay. Es ist immer so verzögert. Aber ich danke dir für deinen Anruf und für deine Meinungsäußerung. Vielen herzlichen Dank. Danke. Auf Wiederhören. Tschüss. So, jetzt hoffentlich eine bessere Leitung mit Michael. Der ist 28. Guten Morgen, Michael. Morgen, Domian. Ja, das klingt ja schon besser. Michael. Ja, ich wollte mich mal gerne auch wieder mit dir unterhalten über den Anschlag da heute in Ansbach. Ja. Und wollte nur mal so, also mit dir darüber sprechen, so, was die Ursachen dafür sein können. Was meinst du denn, was die Ursachen dafür sein könnten? Also, jetzt, wenn man so sieht, die ganzen anderen Anschläge, die da passiert sind, die heftigen und so, da ist ja von den Medien immer so darauf hingeschoben worden, dass das wahrscheinlich größtenteils daran liegt, dass die Jugendlichen zu viel diese Ballerspiele spielen, hier auf den Konsolen, auf dem Computer. Was ich der Meinung bin, dass das wahrscheinlich nicht so ist. Also ich würde nicht sagen, dass das nur an diesen Ballerspielen liegt. Ich würde mal eher sagen, dass diese Jugendlichen, die da diese Anschläge gemacht haben, so die sogenannten Außenseiter in den Schulen waren. Und dass sich das irgendwann mal aufstaut und dann halt eben irgendwann mal bei denen der Faden so reißt und die dann halt eben so noch, den Ausweg sehen, weißt du, sich so an denen zu rächen, sag ich mal. Natürlich kann man nicht diese immer wieder sehr beliebten, in diesem Fall dann in dieser Thematik beliebten Computerspiele als Übeltäter sehen, aber sie sind sicher ein kleines Mosaiksteinchen in dem ganzen Gefüge der Gründe. Wir müssen uns nichts vormachen, dass das schon enthemmt. Ich habe mir genügend von den Dingen mittlerweile reingezogen, um das beurteilen zu können. Es enthemmt dich ganz einfach. Du hast einen viel lockeren Umgang mit Waffen, mit Töten, mit Brutalität, wenn du da stundenlang immer dieses Zeug spielst. Aber es ist natürlich nicht alleine die Ursache. Weiß Gott nicht. Ja. Weiß Gott nicht. Naja, aber wie gesagt, da wird es bestimmt wieder so kommen in den Medien oder so, dass es halt eben wieder so ein Zocker dann ist oder so sozusagen und dann halt eben da seinen Ausraster da hat. Ich spiele selber seit Jahren auch diese Spiele und ich kann immer noch Realität von... Absolut. Ich würde auch sagen, Michael, dass 95% der Spieler nicht gefährdet sind, aber leider ein kleiner Teil vielleicht dann doch. Der anspricht. Ja, klar. Vielleicht ist es ein kleiner Teil, aber ich finde mal eher so, dass die Politiker und die Medien und so sich mal besser, mal mehr so auf den Situationen in den Schulen mal konzentrieren sollten. Weil, wenn man überlegt, was da heutzutage alles abgeht, also das habe ich früher nicht erlebt, sowas. Weißt du, lass uns noch weiter früher anfangen. Ich glaube, die Wurzel des Übels liegt in den Familien. Okay, ja. Wenn das ordentliche und gute Umstände sind, wo Menschen aufwachsen, ist natürlich die Gefahr auch viel, viel, viel geringer, dass jemand ausrastet. Das gibt's dann auch noch immer, aber wenn du in einem soliden Elternhaus aufwächst, wo dir auch Werte vermittelt werden, hast du schon eine gute Vorleistung für dein Leben, eine gute Vorlage für dein Leben. Ja, das stimmt schon, aber wenn ich mal zurückdenke an diesen letzten Amoklauf, der da war, so wie ich mitbekommen habe, war das auch eine intakte Familie. Also die Eltern haben auch ein intaktes Elternhaus. Das weiß man nicht, ob das emotional intakt war. Das weiß man nicht. Ja, okay. Das waren zwar recht wohlhabende Leute, aber da kann es genauso asozial hinter den Gardinen zugehen wie vielleicht in anderen Kreisen. Ja, stimmt. Ich bin mal sehr gespannt, was in den nächsten Tagen herauskommt. Dieser Täter von heute soll angeblich in psychiatrischer Behandlung sogar sein. Oh, ja, okay. Das, was dann, dann im Einzelnen rauskommen wird, es ist nur so ungeheuer schlimm und traurig, dass ein Mädchen immer noch in Lebensgefahr schwebt, ja, dass er mit einem Beil, das muss man sich mal vorstellen, was für eine Brutalität, der hat dieses Mädchen mit einem Beil angegriffen und auf den Schädel geschlagen. Ja, das ist unfassbar. Das stimmt. Da kann man nur froh sein, so, dass in dem Haushalt nicht so andere Waffen, sag ich mal, waren, wie bei den anderen Anschlägen. Genau, genau. Also das war ja, wenn man da jetzt wieder ein richtiges genau. Rumgeballere geworden wäre, dann wäre er natürlich wieder anders geendet. Dann hat der Typ sich diese Cocktails gebaut und es sind Brandsätze geworfen. Ein Mädchen hat schwerste Verbrennungen erlitten. Ja. Man kann ich habe vorhin in den Medien auch noch, auf N24 habe ich vorhin, war noch so eine Reportage darüber, da war auch ein Jugendlicher, der dem war der T-Shirt anbrennen. Der hat ruckzuck hat gesagt, ich habe nur noch mein T-Shirt ausgezogen, weggeschmissen und bin da weggerannt. Ja, ja. Ich meine, das schon allein schon für den so psychisch so sein. Ja. Man geht morgens in die Schule und dann auf einmal steht man da und hat ein brennendes T-Shirt und muss irgendwie gucken, dass man da überlebt. Man kann froh sein, dass die Polizei sehr schnell da war. Die war innerhalb von wenigen Minuten da, mit hoch ausgerüstet und haben dann direkt losgelegt. Naja. Ja, der Täter ist nur schwer verletzt und liegt auf einer Intensivstation. Ja, die haben ja irgendwie 5-mal auf den geschossen oder so. Mhm. Ja, und wir haben kein Mitleid damit. Naja, Mitleid nicht. Also ist nicht. Auf eine Art selber schuld. Absolut, finde ich auch. So muss man sich vorher überlegen. Also gerade bei Polizei, da weiß man sowieso, ne, wenn sobald dann der wollte dir oder was angreifen, so wie ich das mitbekommen habe oder so, oder hat da irgendwas gegen, ist klar, dass diese Vorzugwaffe greifen. Jetzt frage ich dich auch noch, ich habe gerade den Hamid auch gefragt. Lass uns mal noch mal kurz über den Fall in München sprechen. Du weißt, was ich meine. Da ist ein Mann zu Tode geprügelt worden. Ach so, Also ja, das finde ich auch ganz, ganz übel. Da haben wahrscheinlich, vermutet man ja, 15 bis 20 Menschen drumherum gestanden und haben diesem Mann, der nun verstorben ist, der Kindern helfen wollte, die haben dem nicht geholfen. Das finde ich so unfassbar. Ja. Kannst du dich in die Situation hineinversetzen? Man sieht so einen Vorgang und da stehen 20 oder lass es nur 10 Leute gewesen sein. Und die tun nicht. Die 10 Leute hätten doch diese 3 Jungs so etwas von in die Flucht schlagen können. Ja, natürlich, klar. Also ich persönlich hätte da auch sofort eingegriffen. Allein schon, ich finde sowas, ich meine, okay, man kann nicht mal prügeln, man kann ja auch mal eine Klopperei haben. Aber ich finde, dass wenn jemand auf dem Boden liegt, ist das die größte Feigheit, noch in so einen Menschen reinzutreten. Ja, mit 3 und dann 3 Leute noch. Ja, also das ist der Hammer. Also ich weiß nicht, was in den Köpfen von den Jungs da gegangen ist. Eine komplette Verrohung, eine völlige Hemmungslosigkeit, dass man alles macht, was man gerade so an Gefühlen meint zu verspüren. Der Mann, das Opfer hat man vermutet 22 Verletzungen zugefügt bekommen, die dann letztendlich heftige Verletzungen, die dann zu dem Tode geführt haben. Ja, das überhaupt so. Also ich sag mal, ich glaube, das reicht schon, wenn man 5-mal einen Menschen vor den Kopf tritt oder so. Natürlich, ich glaube, dann hat sich das auch schon so gut wie erledigt. Also wenn man da irgendwelche Gehirnblutungen oder sowas hat, dann und dann noch, das ist echt heftig, was das abgegangen ist. Ich habe die Sorge, dass es immer schlimmer wird. Ich habe die Sorge, dass es zunimmt, dass diese Art von Brutalität in der Gesellschaft zunimmt. Ja, gerade auch so bei Jugendlichen. Also, unter Jugendlichen, ja. Dann, wenn man sich mal, zum Beispiel Berlin oder so, wenn man, was da so abgeht, also auf den Straßen, so, das ist ja... Heute Abend war im ZDF Maybrit Illner, da sprach man auch über dieses Thema. Und da war eine Jugendrichterin aus Berlin und die sagte, es gibt schon Bereiche in Berlin, Straßen, wo die Polizei sich fast nicht mehr reintraut. Ja, das ist schon... Was sind das für Zustände in unserem Land? Ja, das ist Amerika. Mhm. Das ist wie in Amerika, sag ich mal. Also fast schon so. Mhm. Nur halt eben, dass in Amerika die Polizei, glaube ich, noch ein bisschen härter ist als unsere. Das glaube ich auch, Und vielleicht ist das auch, sag ich mal, vielleicht ist das auch ein Fehler von unserer Polizei. Vielleicht. Ich weiß es nicht, aber... Vielleicht. Und dann den Skandal, dass in den letzten, in den letzten Jahren 10.000 Polizeistellen abgebaut worden sind in Deutschland. da fasst man sich davor. Ja, da fasst man sich vor den Kopf. Also wenn du wirklich aufgestockt werden müsste in Sachen Personalaufbau im Öffentlichen, dann ist es bei der Polizei zu unserer aller Sicherheit. Ja. Natürlich. Außerdem sollten die Jungs und Mädels bei der Polizei mehr Geld verdienen, finde ich. Für die Hartung, ist mal mit dem Geld und so. Ist mein langes Reden. Ich finde, dass die Leute in Pflegeberufen im Krankenhaus zu wenig Geld verdienen und die Polizisten genauso. Ja, vor allem muss man bei den Polizisten überlegen, die setzen da jeden Tag ihr Leben auf. Genau, genau. Für unsere Sicherheit. Ja, und wie viele Polizisten sind in den letzten Jahren schon durch so eine Sachen ums Leben gekommen, genau, oder so? Ja. Naja. Oder schwer verletzt. Ja, genau. Michael, danke auch dir für deinen Anruf und für deine Meinungsäußerung. Alles Gute wünsche ich dir. Ciao. Tschüss. Übrigens, mir fällt gerade ein, heute war ja in Sachen Showbusiness ein legendärer Tag. Heute ist Harald Schmidt ja wieder auf die Fernsehschiene gegangen. Heute Abend, gestern Abend. Hat das jemand von euch gesehen? Wie fandet ihr das? Ich habe nur den Anfang gesehen. Der Mann mit weißem Bart kam herein. Ich glaube, so haben wir ihn auch noch nicht gesehen. Mal mit langen Haaren, aber so mit einem solchen Bart habe ich ihn noch nicht gesehen. Habt ihr ein bisschen geschaut? Habt ihr es ganz zu Ende geguckt? Wie fandet ihr es? Meldet euch kurz. 0800 220 50 50. Hier ist Susanne. Und Susanne ist 55. Guten Morgen. Hallo Susanne. Guten Morgen. Guten Morgen. Ja, Mann, da bist du ja. Domian, so. Du hast aber Susanna. Bitte? Ich heiße Susanna. Susanna, ich bitte um Entschuldigung. Ja, das ist nicht schlimm. So steht es hier auch bei mir auf meinem Computer. Ja. Domian, soll ich Jürgen oder soll ich lieber Domian sagen? So, wie es dir am besten über die Lippen kommt. Ja, ich denke Domian. Gut. Susanna. Domian. Mensch, nach diesen Ereignissen mag ich über mein kleines Problemchen eigentlich gar nicht mehr reden. Aber ich bitte trotzdem darum. Ja, okay. Gut, ich reiß mich hier zusammen. Das war wieder so ergreifend, das letzte Gespräch. Und na gut, ich komme zu meinem Problemchen. Ich bin verliebt, unglücklich verliebt seit über einem Jahr in einen Wetterfrosch. Ja, lachen. In einen Wetterfrosch vom Fernsehen? Ja, gar in Herrn Kachelmann? Ja, in Herrn Kachelmann. Nein! Ja. Du bist in Herrn Kachelmann, in Jörg Kachelmann verliebt. In Jörg Kachelmann bin ich verliebt. Der mit den langen Haaren. Ja. Ich habe ihn heute Abend noch gesehen im Fernsehen. Ich auch. Ne? Ich habe ihn dreimal gesehen. Ich habe ihn vor Harald Schmidt gesehen. Ja, ich habe ihn auch vor Harald Schmidt gesehen. Und ich habe ihn im WDR gesehen, ich habe ihn Wahrscheinlich hast du ihn überall gesehen, wo er zu sehen ist. Ja, viermal heute. Susanna, seit einem Jahr geht das jetzt schon so. Seit über einem Jahr. Hast du denn mal ihn irgendwo getroffen? Nein, ich habe ihm geschrieben. Ich habe ihm einen Brief geschrieben im August im letzten Jahr. Ja. So. Und ich habe aber einen netten Brief geschrieben. Also er war nicht irgendwie penetrant. Und nicht aufdringlich, nicht obszön. Nein, um Gottes Willen. Aber du hast ihm in dem Brief schon deine Liebe gestanden? Nein, ich habe ihm nicht meine Liebe gestanden. Ich habe ihm nur gesagt, ich die NDR Talkshow, die ich immer so gerne am Freitag gesehen habe, die habe ich geschaltet. Ich bin zum Riverboot gegangen, nur um ihn zu sehen. Ja. Und ich sitze auf meinem Sofa mit leicht zitternden Knien. Aber mir auch nicht. Wirklich. Hat er dir denn geantwortet? Nein, hat er nicht. Der kriegt wahrscheinlich so viel Frauenpost und Verehrerinnenpost. Weiß ich nicht. Nein, glaube ich gar nicht. Na. So. Ach, ich weiß nicht. Hast du denn seitdem nochmal geschrieben? Nein, ich habe ihn angerufen zu seinem Geburtstag. Er hat am 15. Juli Geburtstag. Wie angerufen? Hast du denn seine Telefonnummer? Ja. Der Schweiz von seiner Wetterstation. Ach so. Das habe ich alles. Ich habe von einem Freund seine Webseite aus dem Internet, hat er mir ausgedruckt. Und okay. Also ich habe so ziemlich alles. Aber als du angerufen hast, war er natürlich nicht dran am Telefon. Nein, natürlich war er nicht da. dann habe ich natürlich die Sekretärin oder wer da am Telefon war, habe ich gebeten, ihm Glückwünsche auszurichten. Aber keine Ahnung. Auf jeden Fall. Nee, Domian, ja. Lass mich bitte zu Ende reden. Natürlich, sehr gerne. Ich hatte ihn mir auch schon abgeschminkt so, und dann sehe ich ihn in so einer Sendung, ja. Da waren so Flops vom Fernsehen. Ja. Und da sehe ich ihn, da kommt er mit seinem läuft ihm dieser Studiokater an die Beine. Ja. Er nimmt ihn in den Arm. Ja. Ich weiß nicht, ob es, und moderiert seine Wetterkarte weiter. Toll. Und ich bin so ein Katzenfan. Ich bin ein Katzenmensch durch und durch. Das dann auch noch. Ja, das dann auch. Da warst du ganz radadoll, als du das gesehen hast. Ja. So kann man es. Muss man es sagen. Oh, lach doch. Nein, ich lache gar nicht. Ich bin ja froh. Nein. Susanna. Ja, ich komme ja kirre vor. Also jetzt, in diesem Moment, seit diesem Gespräch hier bei mir, ja. Weiß Jörg Kachelmann, dass er eine große Verehrerin hat, die Susanna heißt. Ja, und aus Hamburg kommt. Aus Hamburg, lieber Jörg Kachelmann. Aus dem Alstertal. Ja, du weißt, hier ruft eine Frau an, die für dich alles machen würde. Ja, und der hört jetzt gerade zu. Ne? Das könnte durchaus sein, vielleicht, ich weiß es. Domian. Oder man erzählt, man erzählt es ihm ja vielleicht. Ach, das glaube ich. Liebe Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter von Jörg Kachelmann, erzählt es ihm, dass Susanna hier angerufen hat. Ja, vielleicht Sven Plöger, vielleicht guckt er gerade. So, vielleicht der, genau. So, oder jetzt, vielleicht auch Claudia Kleiner. Vielleicht auch Claudia Kleiner. Oder Alexander Lehmann, ja, ich kenne sie ja alle. So, Susanna, jetzt müssen wir mal ein bisschen ernst, aber Tacheles reden, wir beiden. Ja, wir beiden ja. Bildschwestern. Ja, gerne. So, das musst du dir aber abschminken auf Dauer. Du bist ja keine 17 mehr oder 14 mehr. Nein, ich bin kein Teenie, das nee. Weiß ich auch. Das klingt ja so, wie wenn früher die jungen Mädchen so die Popstars... Ja, ich war auch ein Beatles-Fan oder Paul McCartney-Fan. Du kriegst aber den nie. Ich mach das immer jetzt ganz knallhart ernüchternd. Du kriegst nie Jörg Kachelmann. Warum denn nicht? Weil der wahrscheinlich in festen Händen ist, weil der ganz viele Verehrerinnen hat und der sich da gar nicht drum kümmert. Du wirst nie mit Jörg Kachelmann kuscheln. Ich will doch gar nicht mit ihm kuscheln. Doch. Ich will doch nur mal mit ihm reden. Ja, aber du fängst doch immer an. Die Frauen wollen erst reden und dann wollen sie kuscheln. Und wie es dann weitergeht, das wissen wir ja. Das wollt ihr doch. So seid ihr doch, alle ihr Frauen. Oder, Susanne? Also mal, scherst du alle über einen Kamm? Na, ich habe so meine gewissen Erfahrungen gemacht. Mit Frauen? Ja, natürlich, klar. Klar? Nee. Susanna, wenn das jetzt nur so eine Fantasie ist, ist ja okay. Aber da darfst du dich nicht zu sehr reinsteigern. Ja, aber ich tue es. Ich bin unglücklich. Verstehst du das? Du armes nicht? Ding. Du armes. Mann, du nimmst mich überhaupt nicht ernst. Du denkst jetzt, ich bin so eine durchgeknallte Person. Das bin ich aber nein, nicht. Nein, aber jetzt ganz im Ernst. Es ist immer traurig, wenn man sich in Prominente verliebt. Weil zu 99% gibt das nichts. Es gibt ganz ja, wenige. Ja, meine Leute. Güte, der Mann ist doch nicht prominent. Aber der ist sowas von prominent. Aber hallo. Der ist seit Jahren ist er in der Primetime im deutschen Fernsehen. Der moderiert seine Wettersendungen. Der hat immer wieder Talkshow-Arrangements gehabt. Das stimmt. Ja, das also, stimmt. Und man ja. kennt ihn ja. Er ist ja ein sympathischer Typ. Also man kennt ihn ja. Alle kennen ihn. Na, meinst du, ich habe da keinerlei Chance? Ich glaube nicht. Ich muss es dir leider so ernst sagen und so ehrlich sagen. Also soll ich mir den Typ abschminken? Ja, fände ich besser. Für dich wäre es besser. Such dir einen netten, knackigen Kerl bei dir um die Ecke. Ach, du weißt so, ich wohne zwar in einem sehr netten Stadtteil von Hamburg, aber ja. Die laufen hier auch nicht reihenweise nee. Wie lange bist du denn schon solo und Single? Ach, bestimmt schon seit 5 Jahren. Ja, dann wird's bald Zeit. Ja, denke ich auch. Ja, aber Hamburg ist eine tolle Stadt, da gibt's tolle Männer. Ja, natürlich gibt es in Hamburg tolle Männer. Aber weißt du, ich habe zum Beispiel Freunde, die habe ich seit 20 Jahren, die sagen mir auch, dann geh doch mal zu so einem Single-Treff oder so. Aber das ist nicht mein Ding. Ich will das nicht so, ich weiß nicht, so ein Single-Treff. Das finde ich so, das ist so gekünstelt. Ja. Oder eine Anzeige oder so ein Blind Date oder kann so. Kann man was. Ja mal ausprobieren. Ich mag aber, dass du einen besonderen Geschmack hast, ne? Ja, natürlich habe ich einen besonderen Geschmack. Ja. Und ich habe bisher in meinem Leben eigentlich, ja, die Männer, die ich wollte, die habe ich auch immer bekommen. Also mein Grundtipp wäre, oder meine Grundaussage, das habe ich dir jetzt schon gesagt, dass es dir perspektivisch eigentlich abschminken sollst. Bist du sicher? Ja, ich bin eigentlich sehr sicher. Dennoch, es sollten... Ja, du raubst mir ja die letzte Hoffnung. Nein, das will ich doch gar nicht. Aber ich will, das glaube ich dir ja aber auch. Ich sag dir mal, sollten aber Zeichen und Wunder geschehen. Es passiert ja auf dieser Welt alles. Und Jörg Kachelmann hat das vielleicht doch hier gehört und möchte gerne Kontakt zu dir. Werden wir natürlich den Kontakt sehr gerne herstellen. Okay? Ach Mann, das wäre fantastisch. Domian, dann würde ich dich auf Händen tragen. Du dann bin ich aber Ehrengast auf der Hochzeit. Mitsamt meiner Katze, bitte. Ja, natürlich habe ich auch eine Katze. So, Susanna, es hat mir sehr viel Spaß gemacht, mit dir zu reden. Ja, Jörg, du, Domian, darf ich dich nochmal was fragen? Magst du Katzen? Nicht so unbedingt. Ich bin eher ein Hundefreund. Ja? Weißt du warum? Weil ich immer niesen muss, wenn ich Katzen sehe. Ja, dann hast du eine Katzenallergie so ist es, oder genau. was. Ja, das ist natürlich traurig. Ja, aber Katzen sind die wunderbarsten Lebewesen, glaub es mir. Ja, ich glaube. Okay, Domian. Alles Gute, tschüss. Ja, Das war unsere Susanna und schon geht's weiter mit dem Mike. Und Mike ist 30. Guten Morgen, Mike. Ja, guten Morgen, Domian. Hallo, Mike. Und was geht's bei dir? Und zwar ist das bei mir ein Eheproblem, was gerade ganz akut geworden ist. Meine Frau hat mich letzte Woche betrogen mit einer flüchtigen Bekanntschaft. Mit einer flüchtigen Bekanntschaft? Ja, also hat sie wohl erst letzte Woche oder vorletzte Woche kennengelernt. Kurze Grundfrage, wie lange seid ihr verheiratet? Wir sind jetzt 3 Jahre verheiratet und kennen uns 8 Jahre und seit 6 Jahren sind wir ein Paar. Also also eine ganze Weile schon. Kinder? Ja, 2 Kinder haben wir, 3 Jahre und 1,5 Jahre. Ja. Und war eine sehr schwierige Zeit für uns auch, auch in der Kennenlernphase. Und also sie hat mir nach einem Dreivierteljahr, dann, als wir zusammen waren, erzählt, dass sie vor unserer Zeit vergewaltigt wurde, misshandelt wurde. Ne, ihre Familienherkunft halt auch nicht so rosig war. Ja. Ganz schwierige Situationen und mit der ich damals auch nicht so gut umgehen konnte. Und ich habe auch gesagt, weil ich den Mann auch kannte und ich im Nachhinein natürlich Aggressionen oder auch Hat sie dir das gebeichtet? Sie hat es mir beim Essen abends beim Griechen einfach erzählt, dass und ich habe also eigentlich was von Verlobung oder so gedacht und sie kommt dann da mit so einer Vergewaltigung halt an. Moment, jetzt bin ich mir ein bisschen wie Vergewaltigung. Reden wir jetzt über die Vergangenheit oder reden wir darüber, dass deine Frau jetzt fremdgegangen ist? Sie ist jetzt fremdgegangen. Und also das, aber das war keine Vergewaltigung. Nein, um Gottes Willen, nein. Die Vergewaltigung bezog sich auf die Vergangenheit. Genau. Ah ja, verstehe. Genau, ja, lass uns mal zunächst jetzt über dieses Fremdgehen sprechen. Ja. Das ist vor ein paar Wochen passiert. Im letzten Samstag. Letzten Samstag? Ja, also genau. Noch nicht mal eine Woche. Nicht mal eine Woche, genau. So war es. Ja. Sie hat es dir gebeichtet. Ich habe sie gefragt und sie hat mich erst angelogen, aber ich habe gemerkt, dass das dann nicht, sie hat also so Anspielungen gemacht und... Hattest du irgendwas, ein Verdacht lag irgendwas in der Luft? Ja, sie hat über Unterleibsschmerzen geklagt und über Ausfluss und alles sowas und das kam mir ziemlich spanisch vor und... Echt? Und dann fragst du, bist du fremdgegangen? Ja, also ich habe es mir fast schon gedacht, also... Und dann hat sie gesagt, ja, ich bin's. Sofort. Ja, also ich hatte auch noch meinen 30. Geburtstag letzte Woche und wir sind dann sonntags nach Hause und sie hatte also erst mit mir Schluss gemacht und wir hatten auch davor kleinere Streitereien und Moment, nicht so schnell. Sie hatte mit dir Schluss gemacht. Ja, das heißt, sind Spannungen schon bei euch in genau. Ja, also wir haben seit einem Jahr eine Familientherapie gemacht, weil wie gesagt wegen dieser damaligen Beichte mit der Vergewaltigung, da konnte ich nicht mit umgehen und habe das also, ich hatte eine Krankheit bekommen, eine Geschlechtskrankheit dadurch und die kam von diesem Menschen halt damals. Und vor wie vielen Jahren war denn diese Vergewaltigung? Jetzt vor 6,5 Jahren ungefähr. 6,5 Jahre. Ja. Und davon hattest du dann eine Erkrankung? Ja, ja, die hat sie dann in sich gehabt und bei mir ist es dann ausgebrochen und ich lag dann halt in 8 Wochen im Bett und konnte nicht mehr aufstehen, weil es halt mein Rückenmark angegriffen hatte und ich dann da nicht mehr aufstehen konnte. Was war denn das für eine Erkrankung? Ich weiß nicht, Trias, jetzt fällt mir der Name nicht ein. Ja, klar, aber was Übles auf jeden Fall. Ja, dieser Vorfall hat euch dann letztendlich die ganzen letzten Jahre beschwerend begleitet, ja, kann man sagen. Ja, genau, genau. So, jetzt ist sie fremdgegangen. Ist sie einmal fremdgegangen? Sie ist jetzt einmal fremdgegangen, aber hat mir, also jetzt natürlich, hat mich belogen und ist, hat gesagt, sie fährt zu einer Freundin, also erst in die Disco und dann zu einer Freundin frühstücken. Habe dann aber jetzt erfahren, dass sie sich mit ihm trifft und morgen auch mit ihm zusammen frühstückt und dann wieder hierher kommt. Ach so. Und aber eure Beziehung? Ist sehr angespannt, auch eben davor schon gewesen. Ja, das heißt, da hängt alles ganz schief bei euch. Ja. Und wenn ihr ein Jahr in der Familientherapie seid, dann weiß man ja schon eine ganze Menge. Wie bewertest du denn eure Ehe noch? Also ich liebe sie, keine Frage, ich liebe sie. Und unsere Kinder, ich meine, die liebe ich auch. Und liebt sie dich auch? Also es war so ein Hin und Her. Und sie hat mir immer wieder Mut gemacht und mich dann irgendwie wieder fallen lassen nach ein paar Wochen oder auch nach Monaten, sodass also ich schon eigentlich schon vor 2 Jahren sehen musste, dass es irgendwann so weit kommen wird. Nur ich hab gekämpft halt. Ich hab mich verausgabt und ich bin dann selber auch irgendwann in die Psychiatrie gegangen, also nicht in die Psychiatrie, sondern in die psychosomatische und habe mich dann 6 Wochen dort beraten lassen. Und jetzt reden wir über dich. Was ist denn mit ihr? Hat sie jetzt etwas zu dir gesagt, was sie für dich empfindet noch? Ja, jetzt nicht mehr. Nichts mehr. Nichts mehr? Nein. Das kommt dir schlecht über die Lippen, ne? Ich habe jetzt mehrfach bohren müssen. Natürlich. Sie sagt, ich empfinde für dich, meinen Mann, nichts mehr. Ja, und sie sagt auch, sie wollte mich nie und... sie sagte, sie wollte dich nie. Ja, und dann hat sie noch gesagt, sie mag unsere Kinder nicht und will mich jetzt auch sitzen lassen mit den beiden Kindern. Boah, das ist aber heftig. Ja, natürlich. Das ist aber krass. Und ich kann damit nicht umgehen. Und gerade letzte Woche Mittwoch ist unsere Familientherapie eigentlich positiv geendet, mit Zielen, mit eine super Therapie. Ja. Ach du Liebe, sie sagt, ich empfinde nichts mehr. Ja, und sie hat gesagt, sie hat mich nur kennengelernt, weil sie damals, nach der Vergewaltigung, hat sie ihren damaligen Freund verlassen und hat dann mit mir einfach was angefangen, damit sie sich dann davon ablenken kann. Das finde ich insofern schlimm, wenn eine Liebe endet, ist das immer schlimm, aber das passiert halt oft. Aber so macht sie ja eure ganzen Jahre kaputt. Ja, wir haben 2 Kinder. Und ihr habt 2 Kinder. Und sie sagt sogar, sie hat die Beziehung nicht zu den Kindern. Das ist aber heftig. Ja, natürlich. Das ist aber heftig. Und ich habe mich immer versucht, wieder aufzuraffen und sie war sich selber nicht einig, wo sie hin will. Und ich habe versucht, immer ihr alles zu ermöglichen und habe dann auch meinen Job verloren und jetzt das zweite Mal vor 3 Monaten gerade, vor 3 Wochen gerade meinen Job verloren wieder durch sie und diese Aussage, ich empfinde für dich nichts mehr. Sehr hart. Und am besten wäre es, ich hätte dich nie kennengelernt. Ja. Und sie mag unsere Kinder nicht mehr. Und sie mag eure Kinder nicht mehr. Glaubst du das? Nein, natürlich nicht, weil sie jedes Mal wieder zu mir gekommen ist und nach einer Auszeit, wo sie noch nicht fremdgegangen ist, halt immer gesagt hat, okay, wir schaffen das. Und dann habe ich ja nun, nachdem ich dann, also wie gesagt, wir hatten Probleme durch diese Vergewaltigungsbeichte damals. Und es kam halt zu heftigen Vorwürfen, wo ich sie geohrfeigt habe. Und das tat mir in der Seele weh. Das tat mir wirklich in der Seele weh, dass ich dann mich in die Therapie begeben habe. Und das... Ja. Boah, Mike, das ist aber ein kompliziertes Ding bei euch. Ja. Ein sehr kompliziertes Ding. So. Da ist natürlich die Frage, wenn du sagst, ich glaube ihr das nicht, weil sie immer wieder gekommen ist. Ja. Aber irgendwann kann es sein, dass es stimmt, was jemand sagt. Ja. Vielleicht ist jetzt der Zeitpunkt gekommen, wo das wirklich stimmt, dass sie für dich nichts mehr empfindet. Ja, ich glaube es auch. Wenn das jetzt so ist, dann müsstest du dich natürlich völlig neu sortieren und dich mit diesen Gegebenheiten versuchen zu arrangieren, was natürlich leichter gesagt ist als getan. Natürlich. Du wirkst auch sehr, sehr angeschlagen und sehr labil. Ich habe nächtelang nicht mehr geschlafen und sie war gestern wieder hier und hat in unserem Ehebett geschlafen mit und hat auch ganz klar gesagt, ich will das nicht und dann kam sie trotzdem wieder und dann hat sie gesagt, ich tue ihr leid und sie will es nicht. Und die Kinder solltest du dann jetzt betreuen? Ja, also sie hat in der letzten Zeit dann auch angefangen, die Kinder zu misshandeln aus Überforderung. Zu misshandeln? Ja, schlagen, anschreien, brüllen und schlecht versorgen. Also ja, aber dann wäre allerspätestens dann müssen doch Konsequenzen auch von deiner Seite gezogen werden, dich von der Frau zu trennen. Sicherlich, aber... Nee, kein Aber. Ja, nee. Wenn diese Frau deine Kinder misshandelt, dann liebst du diese Frau auch nicht mehr. Ja. Hoffe ich mal sehr. Ja, das ist auch leichter. Wenn sie wieder da ist, was... Nee. Also da würde ich jetzt überhaupt gar nichts mehr weiter hören wollen, wenn ich höre, dass diese Frau deine Kinder misshandelt oder brutal zu den Kindern ist. Ja. Will ich überhaupt gar nichts anderes mehr hören. Schluss, aus, raus. Ja. Trennung. Klare Verhältnisse schaffen, dass die Kinder in ruhigen Verhältnissen aufwachsen. Was tut ihr denn euren Kindern natürlich. Mit eurem Krieg? Ja, darum sind wir in dieser Therapie gewesen. Ja gut, aber das hat ja alles nichts genutzt. Ja. Das hat ja alles nichts genutzt. Gut, also ich habe gestern einen Anruf bekommen, dass der Kleine jetzt endlich in den Kindergarten darf. Und vom Jugendamt, von der Seite aus, wird also auch daran gearbeitet, dass die Kleine, die jetzt also eineinhalb ist, auch dann vorzeitig in den Kindergarten kommt, damit wir uns hier entlasten können und meine Frau wieder zur Arbeit gehen können, wieder kann. Ich habe, wie gesagt, mein Job nach 3 Jahren Arbeitslosigkeit endlich bekommen und dann ist sie zusammengebrochen und dann habe ich mich, also sie wurde in die Klinik eingewiesen, ich habe mich dann natürlich für die Betreuung das ist ja furchtbar. Machen. Und da habe ich meinen Job verloren dadurch, den ich gerade bekommen habe und der mit Aussicht auf Erfolg dann in eine Übernahme hätte gehen können. Pass auf, das ist zu komplex, um das hier im Rahmen der Sendung zu klären. Mein Gefühl, mein Eindruck von dem, was du jetzt geschildert hast, ist Trennung, klare Verhältnisse schaffen. Du scheinst mir aber, wie gesagt, auch sehr angeschlagen zu sein. Deshalb rufen wir dich jetzt zurück und dann wirst du in aller Ruhe im Hintergrund noch von meiner Psychologin betreut und auch beraten, was du jetzt für dich von deiner Seite aus tun kannst. Ja? Ja. Ich meine, das Schlimme ist, sie macht ja ein Bild von mir auch nach außen. Also ich habe jetzt auch von Bekannten und Freunden, ich habe niemals schlecht über meine Frau geredet. Die ganzen Jahre habe ich es ertragen und ich habe meine Therapie gemacht, so, um das irgendwie zu verarbeiten. Mhm. Und da wurde auch schon gesagt, du musst dich irgendwann trennen, weil es wird immer schlimmer. Mhm. Und selbst ihr Psychiater hat mir gesagt, dass es halt schwierig wird, ne? Und ich mir lieber einen Anwalt suchen sollte, wenn ich da positiv rauskommen will. Aber ich will es halt noch nicht sehen. Aber jetzt durch dieses Fremdgehen, das hat alles, zerstört auch in mir. Ne? Ich hoffe, dass vielleicht war das ja I-Punkt auf die ganze Geschichte. Ich glaube auch. Lieber Mike, du legst bitte auf und wirst von Anja zurückrufen, meiner Mitarbeiterin. Ich wünsche dir und deiner Familie alles Gute. Dankeschön. Auf Wiederhören. Ja, tschüss. Tschüss. Und ich bin verbunden mit Stefan und Stefan ist 19. Hallo Stefan. Guten Abend, Domian. Ja, guten Abend. Du hast vorhin das Thema Amoklauf angeschnitten. Ja. Und hast da ein bisschen drüber diskutiert. Da bin ich gleich ein bisschen ganz heiß drauf geworden, da ein bisschen drüber zu diskutieren. Ja, gerne. Weil ich ein gewisses Verständnis für diese Leute empfinde. Also das jetzt nicht falsch verstehen, aber ich verstehe, wie die Leute in diese Situationen kommen, dass sie solche Gedanken kriegen. Wie kommen die Leute denn in solche Situationen? Ich sag mal so, also ich verstehe es nur in dem Punkt so gut, weil ich von der 1. bis zur 7. Klasse extrem gemobbt wurde. Das heißt, bei einer Klassenstärke von 30 hatte ich 29 Leute gegen mich und wurde dadurch eben absolut in meine eigene Isolation getrieben. Zusätzlich dadurch, dass die Lehrer immer mich dann als Bösen dargestellt haben, wenn ich mich gewehrt habe und ich dann auch von meinen Eltern natürlich nur negative Resonanz gekriegt habe. Und ich bin eigentlich mit sehr wenig Medien aufgewachsen. Also ich habe erst mit 14 meinen Fernseher gekriegt und habe auch nie irgendwie Killerspiele gespielt oder so, wie man es halt in den Medien so nennt. Also Entschuldigung, ich unterbreche. Ich verstehe dich jetzt so, damit wir uns da wirklich nicht falsch verstehen. Du kannst die Frustration verstehen, die vielleicht in diesen Leuten vorgeht. Du kannst es nachvollziehen, wie eben diese Gedanken entstehen, weil ich diese Gedanken wohlgemerkt ohne, also mit kaum Medieneinfluss teilweise auch hatte. Also ich habe mir Aber ich hoffe, dass du die Taten verurteilst. Ja, natürlich verurteile ich die Taten, absolut. Das ist absolut keine Lösung und ich bin auch froh, dass ich nie irgendwie was derartiges wirklich dann realisiert habe, ja, also wirklich gemacht habe. Stefan, das ist aber interessant, dass du das von dir, das ist interessant, dass du das so von dir erzählst. Denn du könntest jetzt sagen, was man hätte anders machen müssen und können bei dir, dass du gar nicht in diese Isolation hinein gezwungen worden wärst. Richtig, also meiner Meinung nach muss man vor allem schon in der Grundschule bei den Kindern wirklich sehr, sehr aufpassen und auch als Eltern viel mit ihnen reden, um eben solche Sachen schon vorher rauszufinden. Über die Jahre hinweg staut sich da so viel an, dass das wirklich wie eine tickende Zeitbombe ist. Also Gibst du den Lehrern bei dir auch mit Schuld, dass die sich nicht genügend an deine Seite gestellt haben? Ein wenig, ja. Ich meine, es ist sicher nicht einfach, vor allem bei so großen Klassenstärken zu sehen, wer jetzt angefangen hat oder wer jetzt wirkliche Übeltäter ist. Aber ein wenig Schuld gebe ich ihnen schon, weil das war halt wirklich null Interesse da irgendwie tiefer nachzubohren, warum da gewisse Dinge passieren und so weiter. Und ja, also es ist halt, Sie haben sich einen ganz einfachen Weg ausgesucht. Mich erschüttert so, wenn ich so an früher denke, kann ich mich auch erinnern, dass es da schlimme Sachen, das Wort Mobbing gab es ja noch gar nicht, aber schlimme Sachen von Ausgrenzung sind da auch stattgefunden. Aber es gab nie dann so einen brutalen Auswuchs, wie sich die Sache heute Luft macht. Das finde ich so erschütternd daran. Es ist so brutal, es ist so unfassbar brutal, was die machen. Ja, vor allem, sie kriegen ja auch das Problem ist, sie kriegen die eventuellen Möglichkeiten ja im Prinzip aufgezeigt. Ja, genau. das Fernsehen etc. Ja, genau. Dinge. Und auch heute in der Zeit, die Eltern passen teilweise viel weniger auf bei diesen Computerspielen, auf die mit der FSK und allem. Also die achten da viel weniger drauf. Ja. Das ist ein riesiges Problem eigentlich. Stefan, kurze Frage zum Schluss, die Sendung ist gleich vorbei. Wie hast du denn den Dreh rausgekriegt aus dieser Isolation und in ein selbstbewusstes Leben? Ich hatte so bis zur 7. Klasse eigentlich immer die gleichen Klassenkameraden, weil das Gymnasium direkt neben der Grundschule war. Bin dann in der 7. Klasse einmal sitzen geblieben. Und in einer neuen Klasse hat sich dann mein Denken dann über die Sommerferien umgedreht und es ist mir im Prinzip egal geworden, andere irgendwie eine negative Meinung über mich hatten. Verstehe. Stefan, das langt. Wir müssen aufhören. Die Sendung ist gleich vorbei. Danke, dass du nur angerufen hast und deine Meinung gesagt hast. Na gerne doch. Tschüss, ciao. In der Technik, Malte E-Mails. Morgen sind wir wieder da. 1 Uhr Radio 1 Live, 1 Uhr wieder Fernsehen. Ich wünsche euch eine gute Nacht, eine schöne Nacht. Bis morgen, ciao.